Ich begrüße euch herzlich, die Jungen und die Alten, hier zum Forum Frieden mit der Jugend. Die Sorge um den Frieden führt uns zusammen. Heute, am 13. Februar, hier in der Kreuzkirche. Der konkrete Anlass war für uns eine Initiative von Jugendlichen zu einem Treffen an der Ruine der Frauenkirche. Aber die Gründe, die uns bewegt haben, zu diesem Abend einzuladen, liegen noch tiefer. Sie liegen in der wachsenden Unruhe junger Menschen, in ihrer Angst vor dem Krieg, in ihrer Sehnsucht nach Frieden, in ihrer Entschlossenheit, etwas tun zu wollen und in ihrer Furcht, dabei missverstanden zu werden. Jugendliche stellen sich selbst, der Gesellschaft und der Kirche die Frage, ob denn genügend getan wird, um die Gefahren abzuwenden. Wir glauben, dass wir die Jugendlichen verstehen können. Wir teilen ihre Ängste. Wir teilen auch ihre Hoffnungen. Auch wir, die wir in der Kirche Verantwortung tragen, haben keine fertigen Antworten. Aber wir sind der Meinung, dass wir uns nicht heraushalten können, dass wir uns diesen Fragen stellen sollen. Darum sind wir hier, zum Forum mit der Jugend. Jugendliche haben diesen Abend mit vorbereitet und mitgestaltet. Sie sollen Gelegenheit haben, ihre Fragen zu stellen, zu sagen, was sie bewegt, welche Sorgen sie haben und worauf sie hoffen. Es ist 12:05. Heute vor 37 Jahren sank unsere Stadt in Schutt und Asche. Es klingelte das letzte Mal. Und wir wissen nicht, wann es das nächste Mal so laut scheppert, dass Menschen und Häuser zerstört werden. Es gärt auf der ganzen Welt. Man kann das Ticken überhören. Heute, vor 37 Jahren, entlud sich die Spannung auf Dresden. Kurz darauf auf Hiroshima und Nagasaki. Seitdem wird die Welt wieder aufgeladen. Und jetzt haben wir es soweit. Hochspannung. So viel ist da, es reicht für jeden. Ein paar Mal. Wer nimmt uns diese Spannung ab? Auf wen entlädt sie sich? Das Kreuz ist das Zeichen für Hoffnung, Liebe und Hilfe. Die Hoffnung auf Frieden haben wir alle. Liebe ist der Grundstein für den Frieden auf der ganzen Welt, zwischen allen Menschen. Hilfe gibt es für alle und jeden, wenn wir die Zeit nutzen können, wenn wir die Gefahr eindämmen und ausschalten können. Gibt es Rezepte dafür? Wohl kaum. Aber wir können versuchen, andere zu verstehen, anderen zu helfen, die Sache des Friedens ernster zu nehmen. Um neue Hoffnung auf Frieden zu schöpfen, haben wir uns heute hier zusammengefunden. Wir wollen uns Hilfe geben, der Gefahr entgegenzutreten, Kraft und Mut zu schöpfen, um für den Frieden zu ringen. Der Wecker und auch das Hochspannungszeichen sind Zeichen der Unruhe über die Gefährdung des Friedens. In vielen Punkten deckt sich unsere Unruhe mit den Sorgen der politisch Verantwortlichen in unserem Land. Aber vor allem im Bereich der Erziehung zum Frieden, im Bereich des Spielzeugs, im Bereich der Werbung zum Militär und auch im Bereich der vormilitärischen Ausbildung gibt es unterschiedliche Auffassungen. Nach unserer Erkenntnis scheinen manche Maßnahmen auf diesen Gebieten das Maß des für die militärische Sicherheit unbedingt Notwendigen zu überschreiten. Uns wird aber auch zunehmend bewusst, wie komplex und kompliziert die Fragen des Friedens sind. Sie reichen von der Ungerechtigkeit zwischen reichen Nationen und ärmsten Völkern bis hin zur mitunter abgründigen Bosheit, die es zwischen Menschen gibt. Wir merken, Abrüstung tut Not ebenso wie Versöhnung untereinander. Besonders beunruhigt uns die ständige Ausweitung des Militärischen in aller Welt. In der aktuellen Kamera sehen wir ausführliche Berichte über westeuropäische Friedensbewegungen. Und es gibt viele junge Leute, die fragen, warum es bei uns mit solchen Möglichkeiten oft so schwierig ist. Es bewegt die Gemüter, warum in unserem Land, in dem doch so viel vom Frieden gesprochen wird, das Tragen der Aufnäher zum Beispiel Schwerter zu Flugscharen zu solchen Schwierigkeiten führte. Über solche Gründe müssen wir miteinander sprechen. Denn Schweigen schafft Ärger und schafft Verwundungen. Es führt mitunter zu lähmender Resignation oder manchmal auch zu kurzschlüssiger Aggression, sodass dann viele sagen, man kann ja sowieso nichts machen. Aber ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass neben diesem Wecker und diesem Hochspannungszeichen Gott sei Dank auch noch das Zeichen des Kreuzes steht. Es ist das Zeichen des Leidens und das Zeichen der Hilfe. Dieses Kreuz ist dem Kreuz Jesu nachgebildet. Es ist das Zeichen der Hoffnung. Es hilft auch, Enttäuschungen zu verarbeiten. Vielleicht auch die Enttäuschung, dass dieses Forum in der Kreuzkirche stattfindet. Aber ich denke, diese Kreuzkirche im wahrsten Sinne des Wortes ist unser Ort. Denn das Kreuz führt uns zur Besinnung. Es lässt Schuld nicht nur bei dem anderen suchen, es zwingt uns, uns an unsere eigene Brust zu schlagen. Es zwingt uns zu fragen, inwieweit leben wir eigentlich mit unseren Mitmenschen, mit unseren Eltern, mit unseren Geschwistern, mit unseren Frauen im Frieden, wenn wir so vom Weltfrieden sprechen. Inwiefern sind wir eigentlich bereit zu einem Friedensengagement, auch dann, wenn es nicht zu persönlichen Vorteilen führt? Und inwieweit sind wir bereit, Lasten zu tragen und auch die Hilfe des Kreuzes anzunehmen? Um darüber miteinander zu sprechen, haben wir unseren Landesbischof um einen Vortrag gebeten. Deshalb wollen wir versuchen, vom Podium aus auf Fragen zu antworten, die ihr gestellt habt oder stellt. Aber auch genau darum möchten wir miteinander das ökumenische Friedensgebet halten. Und ich hoffe, dass ihr uns auch dazu nicht alleine lasst. Kyrie, Kyrie, eleison, Herr guter Gott, erbarme dich. Kyrie, Kyrie, eleison, erbarme dich. Kyrie, Kyrie, eleison, Herr guter Gott, erbarme dich. In Ängsten die einen und die anderen leben, und die anderen leben und sie leben nicht schlecht. In Hunger die einen und wir anderen leben, und wir anderen leben, die im Hunger leben schlecht. Kyrie, Kyrie, eleison, Herr guter Gott, erbarme dich. Kyrie, Kyrie, eleison, Herr gefangen, die einen und die anderen leben, und die anderen leben, und sie leben nicht schlecht, verschwunden die einen und wir anderen leben, und wir anderen leben, die im Hunger leben schlecht. Liebe Brüder und Schwestern, eine bessere Anrede habe ich nicht. Niemand fühle sich dadurch vereinnahmt. Betrachten Sie es lieber als ein Symbol der Bereitschaft, Sie anzunehmen heute Abend. Ich werde auch keinen Vortrag halten. Ich werde keinen Vortrag halten, denn Vorträge dauern lange. Und wir brauchen auch noch Zeit zum Austausch. Es wurde heute Abend auch schon der Anlass. Ja, was machen wir da? Können Sie das mal halten? Ja, den Rekorder-Taste drücken. Ja. Die rote hier. Hier ist das Mikrofon. Geht das jetzt besser? Es ist heute auch schon gesagt worden, warum wir hier sind. 13. Februar. Die Kirche zeigt noch die Spuren von damals. Ich habe diesen Abend als 16-Jähriger in Zittau, meiner Heimatstadt, erlebt. Der Himmel war hellrot, selbst in dieser Entfernung. Es hat mich geschauert. Von daher ist eine Sensibilität geblieben für den Frieden. Ich hatte in den letzten Monaten Gelegenheiten, mit Jugendlichen intensiv zu sprechen. Ich habe gemerkt, nach einer kurzen Anwärmphase voller Aggressionen, dass viele von euch von genau derselben Sensibilität und Sorge um den Frieden erfüllt sind. Deswegen sind wir hier. Applaus Wenn ihr so viel klatscht, verbrauchen wir zu viel Zeit. Die geht nachher von der Diskussion ab. Nun haben wir in diese Kirche eingeladen. Wir wollen uns austauschen über das, was Christen für den Frieden tun können und was sie nicht tun können, weil sie Christen sind. Und wir wollen zusammen beten. Manche werden enttäuscht sein, dass wir nicht draußen sind, wo es alle sehen. Aber wir können hier in Ruhe besser sprechen. Allerdings hängt das Gelingen dieser Einladung vollkommen von Ihrer Zustimmung, Ihrer inneren Zustimmung zu diesem Weg in die Kirche ab. Ich möchte zuerst sagen, was nach meiner bisherigen Erkenntnis in euch und in uns Älteren vorgeht. Ich glaube, dass wir wissen, wir Christen wissen, dass wir nicht die Einzigen sind, die sich um den Frieden sorgen. Ich hoffe, dass wir das wissen. Es sind Christen und Nichtchristen, Jugendliche und Alte. Wir verfallen einer Illusion, wenn wir meinen, wir sind die Einzigen. Ich bin überzeugt, dass auch viele Regierungen das Mögliche tun werden, um einen Krieg zu vermeiden, und dass sie mit Leidenschaft bemüht sind, den Frieden zu erhalten. Ich kann nichts anderes als das sagen, was ich heute denke. Und ich denke, dass auch unsere Regierung und die Regierung der UdSSR dazu gehört. Dennoch aber beschleicht uns ein wachsendes Gefühl, dass das alles nicht genug ist. Weil wir beobachten, dass das Ringen um Abrüstung entsetzlich kompliziert und langwierig geblieben ist, dass die Drohungen gegeneinander nicht geringer geworden sind, der Frieden nicht sicherer, trotz aller aufrichtigen Bemühungen, und dass Versöhnung, auch Versöhnung in kleinsten Schritten, oft vieldeutig, ja verdächtig erscheint. Ich habe bisher von Ihnen verstanden, dass Sie einerseits der Friedensabsicht der Regierung trauen, aber andererseits diese Gefahr fühlen. Ich glaube, es ist eine Empfindung. Hier wächst irgendetwas. Es kriecht etwas an uns heran. Und das könnte furchtbar sein. Und deshalb möchten wir Alarm schlagen. Ich habe einen alten Kirchenvorsteher vor einiger Zeit gefragt: Sie haben doch viel erlebt. Was ist die Aufgabe der Kirche jetzt für den Frieden? Er antwortete und meinte es als einen Vergleich. Ja, wissen Sie, sagte er, wir waren drei Brüder, ich war der Jüngste, zu Hause. Einmal gingen wir in den Steinbruch zum Baden. Und dort geschah, dass ausgerechnet der Älteste, der Stärkste, plötzlich Schwierigkeiten beim Schwimmen hatte. Und wir beiden jüngeren Brüder kriegten jämmerliche Angst. Mein älterer Bruder, uns trennte 8 Jahre voneinander, also war ich wirklich noch jung damals, er nahm einen langen Ast und versuchte ihn vom Ufer aus so weit dem Ringenden zuzuhalten, dass er ihn fassen konnte. Und ich, der Jüngste, ich brachte das alles nicht. Ich habe derweile Alarm geschlagen, gestikuliert, geschrien. Ich war der Jüngste. Ich habe Alarm geschlagen. Ich verstehe vieles von dem, was ihr tut, als solche Alarmsignale. Zum Beispiel die Aufnäher, Schwerter zu Pflugscharen, ein biblisches, prophetisches Wort. Das ist ein symbolisches Alarmschlagen durch ein Zeichen ohne Worte, die gesprochen werden. Schwerter gibt es heute nicht. Aber dieses Signal will sagen, alles für die Abrüstung. Dieser Aufnäher behauptet nicht, dass alle anderen nur aufrüsten. Es bestreitet nicht, dass auch unsere Regierung sich um Abrüstung bemüht. Aber wie der Jüngste am Wasser. Aber wie der Jüngste am Wasser schreit dieses Zeichen alles. Alles für die Abrüstung. Es ist ein Signal. Und das Leitwort der kirchlichen Friedensdekade, Frieden schaffen ohne Waffen, das verstehe ich auch als ein Signal. Dieses Signal sagt nicht, alle anderen glauben nur an die Waffen. Das sagt dieses Signal nicht, dieses Leitwort nicht. Dieses Leitwort sagt, Waffen hinterlassen keine Sieger mehr. Und wenn Waffen, die ja siegen helfen sollen, keine Sieger mehr hinterlassen, dann kriegen wir Angst vor den Waffen und schreien, Frieden schaffen ohne Waffen, obwohl wir wissen, dass das gar nicht leicht in politischen Alltag und politische Wirklichkeit zu überführen ist. Und wenn sich Jugendliche bemühen um Wehrersatzdienst im sozialen Bereich, dann heißt das nicht, schafft alle Armeen ab, dann ist Frieden. So naiv habe ich keinen Partner in den Jugendlichen, die mir gegenüber waren, kennengelernt, sondern dieses Signal sagt ganz ähnlich, Waffen hinterlassen keine Sieger mehr. Die Sieger sind mitgeschlagen. Die Politiker wissen es und wir auch. Und wir gewissermaßen als die Jüngsten, wir schlagen Alarm. Das ist es. Worauf ich hinaus will, ich habe gelernt in Gesprächen mit Menschen wie Ihnen, Ihres Alters, dass Sie Ihre Initiativen nicht gegen unsere Regierung proklamieren. Sondern dass wir bei der Erinnerung des Kirchenvorstehers bleibend, im Bilde bleibend, jeder Vergleich hinkt, gewissermaßen den Staat mit dem Älteren, dem Zweiten vergleichen, der den Ast hinhält. Und wir sind die, die dennoch Alarm schreien, nicht gegen die Politiker, sondern neben ihnen für das gleiche Ziel. Ich möchte zweitens etwas sagen, wie wir mit Neins, das ist die Mehrzahl von Nein, wie wir mit Neins des Staates umgehen als Christen. Unsere Regierung hat uns zwei wichtige Neins überbringen lassen. Das Nein zum Wehrersatzdienst im sozialen Bereich